Der Vögel spielte doch, da kehrte Frühling wieder, da kehrte Frühling wieder. Es weht der Wind, die Blüten. Zu Kelch von Laub zu Laub, durch Tage und durch Nächte, durch Tage und durch Nächte, flieg auch mein Herz und flattere fort zu dir, ein Herz und such es fort. Du triffst vielleicht das Rechte. Es schwanken die Kranken, die heißen Gedanken. Es pocht das Herz in Wünschen und Sehnen. Es pocht das Herz. in stillem Entzücken, so lieb ich jetzt träumend die Arbeit versäumend. Von dem, was sie schenkte, in Worten und Blicken, von dem, was sie schenkte, in Worten und Blicken. Das wissen die Vögelein, das wissen die Vögelein. Sie heben ihr leicht Gefieder, sie heben ihr leicht Gefieder und singen so fröhliche Lieder und singen und singen. In den blauen Himmel hinein, in den Himmel hinein, in den blauen Himmel hinein. Ist doch die Erde so schön, so schön. Das wissen die Flüsse und Seen, das wissen die Flüsse und Seen. Sie malen im klaren Spiegel die Gärten und Städte und Hügel. Sie malen im klaren Spiegel die Gärten und Hügel. Und die Wolken, die drüber gehen, die drüber gehen. Und die Wolken, die drüber gehen. Und Sänger und Maler wissen es, und es wissen's viel andere Leute, und es wissen's viel andere Leute. Und wer's nicht malt, der singt es, und wer's nicht singt, dem klingt es im Herzen vor lauter Freude. Im Herzen vor lauter Freude, vor lauter Freude, dem klingt es im Herzen vor lauter Freude. Seelenstein. Zwischenblühen.